Erster tröstet mein Volk, tröstet es, sagt euer Gott. Zweiter spricht zu Jerusalem und sagt ihm, dass seine Dienstzeit beendet ist und seine Schuld bezahlt wurde, denn es hat von Jahwe die doppelte Strafe für alle seine Sünden erhalten. Dritter eine Stimme ruft, bereitet in der Wüste den Weg für Jahwe. Macht eine gerade Straße für unseren Gott in der Steppe. Vierter jedes Tal soll erhöht und jeder Berg sowie Hügel erniedrigt werden, damit unebenes Land flach und hügeliges Gelände zu einer Ebene wird. Fünfter dann wird die Herrlichkeit Jahwes sichtbar werden, und alle Menschen werden sie gemeinsam sehen, denn Jahwe selbst hat es gesagt. Sechster eine Stimme sagt, rufe. Ich fragte, was soll ich rufen? Die Antwort war, alle Menschen sind wie Gras, und ihre Schönheit ist wie eine Blume auf dem Feld. Siebter das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, weil der Atem Jahwes darüber weht. Ja, das Volk ist wirklich wie Gras. Achter das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer bestehen. Neunter steige auf einen hohen Berg, du Botin der guten Nachricht, Zion. Erhebe deine Stimme mit Kraft, du Botin der guten Nachricht, Jerusalem. Erhebe sie ohne Angst und sage den Städten Judas, hier ist euer Gott. Zehnter Jahr, Jahwe, der Herr, wird mit großer Macht kommen, denn sein Arm wird für ihn handeln. Er bringt seinen Lohn mit sich, und das, was er verdient hat, geht vor ihm her. Elfter wie ein Hirte wird er seine Herde führen. Er wird die Lämmer in seinen Arm nehmen und an seiner Brust tragen, während er die Mutterschafe mit ihren Jungen vorsichtig führt. Zwölfter wer hat die Wassermengen mit seiner Hand gemessen und den Himmel mit seiner Spanne abgemessen? Wer hat den Staub der Erde in einem Gefäß gesammelt und die Berge und Hügel gewogen? Dreizehnter wer hat den Geist Jahwes verstanden und ihm als Ratgeber Anweisungen gegeben? Vierzehnter mit wem hat er sich beraten, damit dieser ihm Einsicht gibt, ihm den Weg der Gerechtigkeit lehrt, ihm Wissen vermittelt und den Weg der Weisheit zeigt? Fünfzehnter die Völker sind für ihn wie ein Tropfen an einem Eimer oder wie ein Staubkorn auf einer Waage. Er hebt Inseln wie ein Sandkorn auf. Sechzehnter der Libanon hat nicht genug Holz zum Verbrennen und seine Tiere reichen nicht für Brandopfer aus. Siebzehnter alle Völker sind vor ihm wie nichts, sie sind für ihn bedeutungslos und wertlos. Achtzehnter wem wollt ihr Gott vergleichen und welches Bild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Neunzehnter ein Künstler gießt ein Götterbild und ein Goldschmied überzieht es mit Gold. Ein Silberschmied macht silberne Ketten dafür. Zwanzigster wer zu arm für ein solches Opfer ist, wählt Holz, das nicht verrottet. Er sucht sich einen geschickten Künstler, damit dieser ein Götterbild macht, das feststeht. 21. Versteht ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Wurde es euch nicht von Anfang an gesagt? Habt ihr nicht gelernt, was die Grundlagen der Erde lehren? 22. Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront, und ihre Bewohner sind für ihn wie Heuschrecken. Er breitet den Himmel aus wie einen Schleier und spannt ihn auf wie ein Zelt zum Wohnen. 23. Er macht Fürsten zu nichts und die Herrscher der Erde macht er bedeutungslos. 24. Kaum sind sie gepflanzt oder gesät, kaum haben ihre Wurzeln in der Erde Halt gefunden, da bläst er sie an, sodass sie verdorren, und der Sturmwind trägt sie wie Stroh weg. 25. Und wem wollt ihr mich vergleichen, damit ich ihm ähnlich bin? Sagt der Heilige. 26. Hebt eure Augen zum Himmel und seht, wer hat all das geschaffen. Er führt die Sterne wie ein Heer heraus und nennt jeden Einzelnen beim Namen. Weil er so mächtig und stark ist, fehlt keiner von ihnen. 27. Warum sagst du, Jakob, und du, Israel, mein Schicksal ist Jahwe verborgen, und mein Recht kümmert meinen Gott nicht. 28. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, dass Jahwe der ewige Gott ist, der die ganze Erde geschaffen hat? Er wird nicht müde und nicht schwach, denn seine Weisheit ist unendlich. 29. Er gibt den Müden Kraft und den Schwachen viel Stärke. 30. Junge Männer können müde und schwach werden und sogar stolpern. 31. Aber diejenigen, die auf Jahwe warten, bekommen neue Kraft. Sie erneuern ihre Kraft wie Adler, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht schwach.